Und Pharaon sagte: O ihr führende Schar, keinen anderen Gott weiß ich für euch als mich selbst. So entfache mir, o Haman, einen Brand auf Lehm und mache mir einen Hochbau, auf dass ich zum Gott Musas emporsteige. Ich glaube für wahr, dass er zu den Lügnern gehört.